D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir reden über Homer Simpson. Anerkannterweise ein sehr großer Denker unserer Zeit. Und der hat mal gesagt, Alkohol sei die Ursache und die Lösung aller Probleme im Leben. Mit der Werbung im Netz verhält es sich ähnlich. Gäbe es nicht diese klinkenden, blinkenden Kauf-mich-Banner und Pop-Ups, dann gäbe es die meisten tollen Inhalte nicht, weil die ja irgendwie finanziert werden müssen. Andererseits tragen diese ganzen nervigen Online-Werbetafeln dazu bei, dass das Surfen auf vielen Seiten nicht nur sehr, sehr nervig ist, sondern auch sehr, sehr, sehr, sehr langsam. Wie langsam? Das zeigt jetzt ein Test der New York Times. Die Journalisten der New York Times haben sich Ladezeiten und Datenverbrauch der 50 größten US-News-Seiten angeschaut. Einmal mit Adblocker und einmal ohne. Martina Schulte, was haben die genau gemacht? Also die Tester von der New York Times haben, wie du gerade gesagt hast, eben sich die Newsseiten angeschaut mit einem iPhone 6, mal mit und mal ohne die Adblocker Purify, Crystal und OneBlocker. Und nur noch mal kurz zum Kontext. Wir erinnern uns, Apple hat ja als Seitenhieb gegen das anzeigenbasierte Geschäftsmodell von Google in seinem neuesten Handybetriebssystem Entwickler ausdrücklich ermutigt, ich würde ja sagen fast angefleht, Adblocker zu entwickeln. Und die hat die New York Times jetzt mal fleißig ausprobiert. Und das Ergebnis ist zumindest für einige amerikanische Newsseiten, würde ich mal sagen, schockierend. Denn bei einigen Webseiten mit mobilen Anzeigen, die ein ganz großes Datenvolumen haben, da verkürzt sich die Ladezeit dramatisch, wenn man einen Adblocker benutzt. Von was für einer Größenordnung sprechen wir da? Also wenn man sich das Ganze mal anguckt, langsam durch Werbung sind zum Beispiel die LA Times, der Independent oder auch Daily Beast. Am krassesten war der Unterschied bei der Seite Boston.com. Mit Anzeige kam die Homepage auf 20 MB. Die entkernte Version, also ohne den lästigen Werbekram, war nur noch 5 MB groß. Und wenn du jetzt mal die Ladezeiten anguckst, die Seite zu laden mit den Anzeigen dauert 40 Sekunden. Und um die geblockte Seite ohne Werbung zu laden, das dauert nur 8 Sekunden. Das heißt, wenn du die Seite täglich ansurfst, kostet dich das, auch das hat die New York Times ausgerechnet, nur das Ansurfen der Anzeigen 9,50 $ deines Datenvolumens. Das ist echt unvorstellbar. Das sind jetzt mal die lahmen Enden unter den amerikanischen News-Sites. Es gibt aber auch Porsches natürlich und die New York Times selber zum Beispiel liegt da eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die kann man aber auch da kann man wirklich sparen. Ohne Werbung lädt die Seite auch mal einfach 4 Sekunden schneller. Und das läppert sich dann irgendwann auch zusammen. Das läppert sich total. Und wenn du dir jetzt mal so richtig geile Seiten anguckst, also wie zum Beispiel den Guardian, die laden nicht nur super schnell 6 Sekunden. Da ist es aber wirklich krass, der Anzeigen-Content schlägt bei denen beim Laden nur mit einer Fünftelsekunde zu Buche. Also die verstehen was vom Geschäft. Die verstehen was vom Geschäft. Weiß man, wie es in Deutschland aussieht? Steffen Kühne hat jetzt einen ähnlichen Test für deutsche Medien gemacht und auch da sind die Unterschiede enorm. Der Silicon Valley Gestellte Kai Dickmann hat seinem Laden echt Beine gemacht, muss man einfach mal sagen. Bild liegt mit 3,2 Sekunden Ladezeit weit vorne. Dagegen werden dann die Oldschool-Journalisten bei Stern.de durch ihre mobile Werbung total ausgebremst. Hamburger Morgenpost und Abendblatt bilden die Schlusslichter. Das Abendblatt braucht unfassbare 16,5 Sekunden zum Laden. Und wenn du jetzt das Verhältnis anguckst von mit Werbung, ohne Werbung, obwohl mobile Werbung in Deutschland noch nicht so ein Riesenthema ist wie in Amerika, steigen auch hier bei uns die Ladezeiten durch Mobile Ads durchschnittlich um 25%. Man kann aber schon sagen, dass bei uns eben diese längere Ladezeit noch in erster Linie an Anzahl und Größe der redaktionellen Inhalte liegen. Große Artikel, große Fotos, viel Inhalt. Welchen Schluss kann ich jetzt als User aus der ganzen Angelegenheit ziehen? Naja, ich denke mal, da wird es so eine Abstimmung mit den Füßen geben. Also zu langsame Seiten werden in Zukunft wahrscheinlich einfach viele User verlieren, weil sich die Adblocker immer weiter durchsetzen werden. Aber die große Frage dahinter ist ja auch, wie man insgesamt mit dem Thema Online-Werbung bzw. Adblocker umgehen soll. Denn woher kommt das Geld? Du hast es ja am Anfang gesagt, ne? Ohne Werbung ist es halt alles nicht finanzierbar. Interessant finde ich aber jetzt nochmal, wenn du dir in diesem Zusammenhang das Ganze mal volkswirtschaftlich anschaust, da macht die Werbung eigentlich keinen großen Sinn. Das Blog Medium hat nämlich rausgefunden, dass du in den USA als Mobilfunkkunde 16,6 Mal mehr für dein Datenvolumen an den Provider bezahlst, als die Verlage später an deinen Klicks und Visits verdienen. Scheiße für die Verlage, geil für die Provider, könnte man sagen. Ja, absolut. Komisch für die Volkswirtschaft. Danke für diese Infos, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?